info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. In this week's interview, we have host Susanne Nielsen talking with her mother, Annalisa Schmidt, about her time abroad representing her country. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich darf Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Wir wünschen Ihnen, dass dieses ein erfolgreiches Jahr für Sie wird und ein schönes. Genießen Sie die Menschen, mit denen Sie zusammen sind. Und am 1. Januar wäre der 94. Geburtstag meiner Mutter Anneliese Schmidt und unserer Mitarbeiterin in der Deutschen Funksendung gewesen. Leider hat sie dies nicht mehr erleben können, aber wir gedenken ihrer und jedes Jahr bringe ich mein Gespräch mit ihr, das so lebendig ist, wie sie in meiner Erinnerung und in unser aller. Und dieses Gespräch fand 2011 statt, als wir ein bisschen zurückschauten in das Leben, in das unsere Eltern als Diplomaten und Diplomatenfrau uns mitnahmen, nämlich in eine Welt der fremden Länder, der neuen Menschen und der immer, immer neuen Eindrücke. Anneliese Schmidt hat diese Eindrücke zu Papier gebracht, richtig noch zu Papier, heute sagt man ins Internet gestellt. Und wir haben ja viele von Ihnen selbst damit beglückt, indem ich diese Geschichten, die sie geschrieben hat, als Reiseschriftstellerin mal veröffentlicht hat oder uns auch selbst erzählt hat. Und viele, viele Anekdoten unserer Eltern, die habe ich Ihnen bereits erzählt, gebracht und werde das auch weiterhin tun. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen diese schönen Audiosendungen bringen können und dass Sie damit ein Stück unseres Lebens mitteilen können. Ich habe viele weitere Schriftstücke von ihr, ich habe viele weitere Artikel und hoffe, dass sie in Zukunft auch wieder angebracht werden können, wenn es sich ergibt und wenn Freude zurückkommt. Denn diese Freude, die bleibt in den Seiten dessen, was man veröffentlicht. Und das ist ja auch bei guten Büchern so und bei Artikeln genauso. Und vor allem sind es die Eindrücke der Reisen, der immer wieder interessanten Vistas, der immer interessanten Menschen, die meine Eltern erlebt haben und die wir auch mit ihnen teilen durften, die wir ganz, ganz wunderbar gefunden haben und finden. Und ich hoffe, dass das auch, wie gesagt, weiter so ist. Jetzt schauen Sie erst einmal mit uns zurück, mit mir und meiner Mutter und schauen Sie auf das Leben zurück, das mit dem ersten Auslandsposten meines Vaters begann. Eigentlich schon früher mit Italienreisen, mit Reisen nach Österreich oder nach Frankreich, wo meine Eltern dann letztlich auch am Ende der Karriere meines Vaters in Paris für fast 20 Jahre dann zum Schluss lebten und dann wieder in ihre Heimat nach Wiesbaden in Deutschland zurückkehrten. Das ist mein Geburtsort. Und wir wollen, dass sie uns begleiten und wie gesagt durch die Sendung und wir gedenken Anneliese Schmidt, meiner Mutter und unserer Mitarbeiterin, mit dieser Sendung ganz besonders. Wie gesagt, es wäre ein schöner Geburtstag geworden, ein 94. Das hat nicht sollen sein. Und trotzdem sind wir sehr, sehr dankbar für viele, viele Jahre, wo sie bei uns war. Und in den letzten 3 Jahren habe ich ihr 2 Stunden am Tag immer wieder vorgelesen und diese Zeit mit ihr am Telefon aus der Ferne verbracht. Und diese Zeit möchte ich nicht missen. Und ich hoffe, dass das, was ich an Freude mit ihr erlebt habe, dass das auch weiterhin bei mir in der Erinnerung mitschwingt und bei Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude bei der heutigen Sendung. Ihre Susanne Nielsen. Nein, ich wurde nie interviewt. Ich bin also mit eingekauft worden sozusagen und musste halt funktionieren und mir hat niemand gesagt, wie es geht. Also, aber du warst schon ein bisschen vorbereitet? Ich war durch mein Elternhaus vorbereitet. Wieso? Insofern, als mein Vater Offizier war